Aufgabe 10. Guten Morgen. Setzen Sie sich doch. Mein Name ist Bayer und Sie sind Herr Özgür? Richtig. Hallo Frau Bayer. Ich möchte mich von Ihnen beraten lassen. Es geht darum, dass ich mich beruflich weiterentwickeln möchte. Ich sehe hier in den Gesprächsnotizen meiner Kollegin Frau Fischer, dass Sie in Ihrer Heimat Wirtschaftswissenschaften studiert haben und jetzt hier in einem kleinen Restaurant arbeiten. Das stimmt. Und bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war ich etwa 3 Jahre bei einem Verwandten in dessen Bekleidungsgeschäft tätig. Was genau haben Sie da gemacht? Neben der Buchhaltung war ich auch im Verkauf tätig. Da habe ich oft unsere Kunden, aber auch Messen und Ausstellungen besucht. Dort habe ich dann meistens unsere neuen Modelle vorgestellt. Sie waren also sehr selbstständig in Ihrer Tätigkeit. Fanden Sie das interessant? Ja, alles was neu war, hat mich sehr gereizt. Überall, wohin ich kam, traf ich bemerkenswerte Menschen mit ihren eigenen Geschichten. Und mit Ihrer jetzigen Arbeit in der Gastronomie, sind Sie etwas unzufrieden? Naja, die Arbeit im Dönerladen ist nichts, was mich besonders reizt. Es gibt manches an der Arbeit, was in Ordnung ist. Zum Beispiel der Kundenkontakt. Aber ich möchte langfristig lieber da arbeiten, wo es für mich mehr Herausforderungen gibt. Gut, dann sehen wir uns mal Ihre sonstigen Stärken an.